erwischt immer wieder von einem Scherbenhaufen. Wisch mir die Tränen aus dem Gesicht. Wie groß auch immer die Verzweiflung, aufgeben gibt es nicht. Ob morgen das Glück mir wieder lächelt oder sonst etwas passiert, ich bleibe, was auch kommen möge. Der keine Hoffnung verliert, der keine Hoffnung verliert. Ich geh den langen, dunklen Weg als ein einsamer Wanderer. Seh mich im fahlen Mondlicht stehen, als wäre es ein anderer. Ich hüll mich fester in den Mantel, weil mein krankes Herz so friert. Ich schrei es in die Nacht hinaus. Hier steht der, der keine Hoffnung verliert, der keine Hoffnung verliert. Wer schrieb mir nur diese Worte, die schon so viel Kraft mir gaben? Nur eine verwandte Seele kann sowas geschrieben haben. Wo immer uns auf dieser Erde das Schicksal noch hinführt, behalt mich in deiner Erinnerung als den, der keine Hoffnung verliert, der keine Hoffnung verliert, der keine Hoffnung verliert.